Am Morgen das Reh. Es schüttelt die Winternacht als Reif aus dem Fell. Frühjahrssonne zeigt, mehr als erstarrtes Wasser sind Eis und Schnee nicht. Die Hüllen fallen zu lassen, das träumt im März der Palmkätzchenbaum.